Richtige Stopp, Endstation, alles aussteigen. Verflixtes Hühnervolk, wollt ihr doch runter vom Trittbrett? Alles aussteigen, Gegestoff, Endstation. Gemächlich auf Holzpantoffeln schlurft der Stationsvorsteher der Kleinbahn am Zug entlang. Es ist der 3 Uhr Nachmittagszug Winsen-Egestorf. Alles aussteigen, ruft er. Aber nur ein Fahrgast verlässt den Zug. Ein würdiger älterer Herr im schwarzen Rock. Respektvoll legt der Stationsvorsteher die Hand an den Mützenrand. Ach, guten Tag, Herr Superdent. Guten Tag, Herr Superdent, ruft auch ein strubeliger, rothaariger Junge, der auf der Bahnsteigkante hockt und die Gänse hütet, die zwischen den Gleisen watscheln. Der Herr im schwarzen Rock, der Herr Superintendent aus Pattensen bei Winsen, dreht sich zu dem Jungen um und winkt ihn heran. Komm doch mal hier, mein Sohn. Wie heißt du? Fritz Ehrhorn, Herr Superdent. Welches Schuljahr? 7 Jahre gehe ich schon, Herr Superdent. Aha. Dann hast du also auch schon Konfirmandenunterricht. Ja, Herr Superdent. Superintendent, mein Sohn. Nicht Superdent. Superintendent. Verstanden? Jawohl, Herr Superdent. Nun denn, so sag mir doch einmal, mein Sohn, wie heißen die 12 Jünger unseres Herrn? Nun, fang an. Petrus, Johannes. Weiter. Petrus. Den nanntest du bereits. 10 Namen fehlen noch. Ihr habt sie doch gelernt im Konfirmandenunterricht bei eurem Herrn Pfarrer. Also nun mal fix. Petrus, Johannes. Moses. Wie? Moses? Moses, ein Jünger Jesu? Nee, ich mein... Genug. Geh wieder zu deinen Gänsen. So etwas. Mir scheint, es ist die höchste Zeit, dass ich hier nach dem Rechten sehe. Wenig später sitzt der Herr Superintendent im Egestorfer Pastorat dem Dorfpfarrer Wilhelm Bode gegenüber. Pfarrer Bode, ein breitschultriger, hünenhafter Mann mit buschigem Vollbart, zieht an einer langen Pfeife und stößt ab und zu dicke Qualmwolken in den Raum. Ruhig hört er sich an, was sein Vorgesetzter, der Herr Superintendent, zu sagen hat. Es wirft kein gutes Licht auf Ihren Konfirmandenunterricht, Herr Bode. Ein Junge im 7. Schuljahr. Und ein solches Maß an Unwissenheit. Tja, der Bengel hat's nun mal mehr in den Armen und Beinen als im Kopf. Mit dem Katechismus hapert's. Aber eine Furche flücht er... Mich interessiert nicht, wie der Junge flücht. Mich interessiert, was er bei seinem Pfarrer lernt. Und das scheint nicht sehr viel zu sein. Wie soll ich das verstehen, Herr Superintendent? Ich meine es gut mit Ihnen, lieber Bode. Darum gestatten Sie mir, offen zu reden. Bitte. Das Hohe Konsistorium beobachtet Ihre Amtsführung schon des Längeren mit ernster Sorge. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Schuld? Ich spreche nicht von Schuld, aber Sie vernachlässigen Ihr Amt. Auch kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass Ihnen andere... kirchenfremde Dinge wichtiger sind als Ihre seelsorgerischen Pflichten. Sie halten Vorträge über, wie heißt es doch noch, Naturschutz. Ganz recht, Naturschutz. Sie schreiben auch Zeitungsartikel über Naturschutz. Naturschutz, Naturschutz sicher eine gute Sache, nur mir scheint, Sie übertreiben Ihren Eifer. Ein guter Hirte denkt in erster Linie an die Herde, die ihm anvertraut ist. Alles andere muss Nebensache bleiben. Nebensache? Ich bin kein Freund von großen Worten, aber wenn Sie meine Aufsätze in den Zeitungen gelesen haben, es geht mir um die Heide. Ich weiß, ich weiß. Vielleicht ist es Ihnen und dem Hohen Konsistorium Nebensache, was aus der Heide wird. Ob man Fabriken und Vergnügungslokale darauf errichtet. Ob man sie einfach umflücht und Kartoffeläcker daraus macht oder Fichtenschonungen. Mir jedenfalls ist es nicht Nebensache. Ich kann nun mal nicht mit ansehen, wie man die Heide mehr und mehr verschandelt. Ich liebe die Heide auch. Doch, um mit dem Buch Sirach zu reden, was deines Amtes nicht ist, da lass deinen Fürwitz. Ich diene Gott nicht nur mit Kanzelpredigten, Herr Superintendent. Ich diene ihm genauso, wenn ich ein Kleinod seiner Schöpfung, und das ist die Lüneburger Heide, vor dem drohenden Untergang zu retten versuche. Sie sind ein Schwärmer, lieber Bode. Im Gegenteil. Ich sehe die Dinge klar und nüchtern. Was ist denn noch übrig von der Heide? Stück um Stück wird umgerodet, urbar gemacht, wie es so schön heißt. Na ja, wo vor 10, 20 oder 30 Jahren noch weite Heide war, mit Birken, Ginster, Erika, Wacholder, da sind heute eintönige Äcker, Fichtenschonungen, Fabriken, Ölbohrtürme und hässliche Wochenendbuden. Es tut mir in der Seele weh, wenn... Herein! Ah, Sie sind's, Rademacher. Kommen Sie rein. Guten Tag, Herr Pastor. Kennen sich die Herren? Na, den Herrn Superintendenten wird der olle Rademacher doch wohl kennen. Wie geht's, Herr Superintendent? Was macht der Rheumatismus? Danke. Ich störe wohl. Na, denn man bloß, Herr Pastor, ist nämlich wegen dem Wilseder Berg. Dieser Hinkelmann, der das Lokal auf dem Berg bauen will, war heute Morgen schon wieder in Wilsede. 85.000 soll er der alten Luise für den Berg geboten haben. 85? Wer sagt das? Posthinne, die Alte hat ihm das selbst erzählt. Und was weiter? Weiter nicht. Die Alte will sich das überlegen. Aber wird mich nicht wundern, wenn dieser Kerl, der Hinkelmann, uns den Berg vor der Nase wegschnappt. Ach was, lassen Sie mich nur mit der Alten reden. Mein Wagen steht draußen, Herr Pastor. Können gleich losfahren. Gut, in 5 Minuten, Rademacher. Verzeihung, Herr Superintendent, aber die Sache ist eilig. Ich verstehe kein Wort. Was ist mit dem Wilseder Berg? Ein andermal. Werd's Ihnen ein andermal erklären. Und wegen der Gemeinde machen Sie sich keine Sorgen. Die Gemeinde kommt schon nicht zu kurz. Das verspreche ich Ihnen. Hoffentlich, lieber Bode. Ich habe Sie gewarnt. Sollte mir leid tun, wenn Sie Schwierigkeiten mit dem Konsistorium bekämen. Sollte mir sehr leid tun. Höflich geleitet Bode den Superintendenten zur Tür. Dann stülpt er sich den breitkrempigen Hut auf, wechselt noch ein paar Worte mit seiner Frau, die auf der Diele Erbsen palt, und verlässt ebenfalls das Haus. Mit dem Pferdewagen seines Freundes Peter Rademacher, Ortsvorsteher der kleinen Heidegemeinde Wesel, fährt er nach Wilsede. Seit 5 Jahren schon bemüht sich Bode, in der Lüneburger Heide, in ihrem schönsten Teil rund um das Dorf Wilsede, einen Naturschutzpark zu errichten, ein abgegrenztes Gebiet, in dem die Heidelandschaft für alle Zeit in ihrem Urzustand erhalten bleiben soll. In den USA und in der Schweiz gibt es solche Parks bereits, und in Deutschland hat Bode gleichgesinnte Freunde gefunden. Er ist Mitglied des Vereins Naturschutzpark, der Bodes Pläne und Ideen unterstützt. Obwohl der Verein erst seit einem Jahr, seit 1909, besteht und noch über wenig Geldmittel verfügt, hat er den Egestorfer Pfarrer beauftragt, den Wilseder Berg für den Verein aufzukaufen, den höchsten Berg der Lüneburger Heide. 60.000 Mark will der Verein dafür bezahlen. Gleichzeitig jedoch bemühen sich auch andere um den Berg, vor allem ein gewisser Hinkelmann, der auf dem Berggipfel ein Vergnügungs- und Ausflugslokal bauen will. Noch allerdings gehört der Berg einer alten Bäuerin. Mutter Luise sitzt vor der offenen Feuerstelle in ihrer Küche, einen dicken schwarzen Kater auf dem Schoß, als der Pfarrer eintritt. Mutter Luise, du willst mir den Berg nun also verkaufen? Habe ich nichts von gesagt. Übermorgen kommt der Notar aus Winsen. Dann setzen wir den Vertrag auf. 85.000. Wie? 85.000. Das ist der Preis. Vor einer Woche hast du noch 60.000 gesagt. Ich kann nichts verschenken. Ja, und ich bezahle keine Wucherpreise. Dann tschüss, Herr Pastor. Ich will den Berg nicht für mich, das weißt du. Ich bin hier als Bevollmächtigter des Vereins Naturschutzpark. Uns, dem Verein und mir und allen, denen die Heide noch was bedeutet, uns liegt daran, den Berg so zu erhalten, wie er ist. Geht mich nichts an. Es sollte dich aber angehen. Dich und euch alle hier. Wollt ihr denn, dass hier in eurer schönen Heide Krämerbuden und Wechslertische aufgestellt werden? Ach, so ein Snack. Von wegen Snack. Genauso wird's kommen, wenn du den Berg an diesen Hinkelmann verschacherst. Er macht euer Dorf zum Rummelplatz. Oben, auf dem Berg, ein abscheuliches Riesenlokal mit Massenbetrieb. Bumsmusik und weiß der Teufel was noch. Dahinter eine Kegelbahn, vielleicht auch ein Aussichtsturm. Wie auf dem Jahrmarkt wird's hier zugehen. Und mit der Ruhe und dem Frieden ist es ein für allemal vorbei. Wenn du diese Schande zulässt, hörst du überhaupt zu? Ja, ich höre zu. Dann werde ich dafür sorgen, dass dein Geist nach deinem Tode zur Strafe ruhelos umherirren muss. Mein Geist, den lassen sie mal aus dem Spieler, Pastor. Entweder 85.000... Du lieber Himmel, wie kann ein Mensch nur so hinterm Geld her sein? 85.000. Unter dem verkaufe ich nicht. Krieg sowieso nur Ärger hier, wenn ich den Berg an sie verkaufe. Ärger? Mit wem? Mit wem? Mit wem wohl? Sie wissen doch ganz gut, Herr Pastor, was die Leute hier reden. Wer redet? Und was? Na, hören Sie sich auf den Höfen um. Da ist keiner, der mit dem verrückten Kram einverstanden ist, den Sie hier vorhaben. Keiner. Verrückter Kram? Haben Sie nicht selbst im Winsener Blatt geschrieben, dass Sie die ganze Gegend hier zum Naturschutz machen wollen? Oder wie das heißt. Und dass hier dann keiner mehr einen neuen Acker anlegen darf, keiner mehr ein neues Haus bauen und einen neuen Stall. Sogar das Bäume pflanzen und das Bäume fällen, das wollen Sie ja verbieten. Oder stimmt das nicht? Doch. Bin eine alte Frau, hab das Leben hinter mir. Aber die Jungen, die es noch vor sich haben, die wollen was aus dem Leben machen, wollen weiterkommen. Sollen sie auch. Ihre Höfe vergrößern. Neue Äcker, neue Felder. Werden sie bekommen. Viel bessere Äcker als hier. Dafür werde ich sorgen. Für die Landwirtschaft taucht der Boden hier sowieso nicht viel. Wäre doch ein Jammer, wenn wegen der paar Kartoffeln, die man hier ernten kann, die ganze Heide zum Teufel gehen sollte. Luise, du hast in deinem Garten einen schönen alten Apfelbaum. Hä? Oben in der Spitze bleiben immer einige Pfund Äpfel hängen, weil keine Leiter da heranreicht. Würdest du etwa wegen der paar Äpfel den ganzen schönen Baum umlegen? Nee. Na also. Aber kommen wir zur Sache. 60.000 sind ein guter Preis für den Berg. So, jetzt muss ich die Hühner füttern. Tschüss, Herr Pastor. Moment noch. Es ist zwar ein himmelschreiender Wucher, aber schön. Ich schicke heute Abend noch ein Telegramm nach Stuttgart an den Vorstand vom Naturschutzverein. In spätestens 3 Tagen, denke ich, werde ich Antwort haben. Versprich mir, dass du bis dahin nicht verkaufst. Ich verspreche dir auch, dass hier niemand durch den Naturschutzpark irgendwelche Nachteile haben wird. Mein Ehrenwort. 3 Tage, Mutter Luise. Na gut. 3 Tage warte ich noch. Aber kein Pfennig weniger. Das sage ich. Kein Pfennig weniger. Und dabei bleibt Mutter Luise. Noch am selben Abend schickt Pastor Bode ein Telegramm an den Vorstand des Vereins Naturschutzpark in Stuttgart. Wird der Verein die neue Forderung von 85.000 Mark bewilligen? Ungeduldig wartet Bode während der folgenden Tage auf Antwort. 2 Tage vergehen, 3 Tage und noch immer keine Antwort. Der nächste Tag ist ein Sonntag. Nur mit Mühe kann Pfarrer Bode sich auf seine Predigt konzentrieren. Noch nie hat er in einem Sonntagsgottesdienst so kurz gepredigt. Frau Bode wundert sich, als ihr Mann schon nach einer Stunde wieder im Pastorat ist. Nanu, geht unsere Uhr falsch? Sonst bist du um diese Zeit immer noch bei der Predigt. Ist ein Telegramm gekommen? Nein, bisher nicht. Aber die werden schon noch antworten, Wilhelm. Ich begreife das nicht. Die wissen doch in Stuttgart, wie ich hier auf Kohlen sitze. Ach, Wilhelm, wenn du doch nur mal an etwas anderes denken würdest, als an den Berg und an die Heide. Seit Tagen hast du nicht mehr richtig geschlafen. Bitte mach dir um mich keine Sorgen. Immer nur der Berg, die Heide. Und wer dankt es dir? Keiner. Das Konsistorium so wenig wie die meisten Bauern hier. Weißt du, was der Behrensbauer in Wilsede gesagt haben soll? Interessiert mich nicht. Du seist ein Bodenspekulant, ein Geschäftemacher. Ach, das ist ein dummes Geschwätz. Der Behrensbauer ist es nicht allein, der so redet. Es gibt immer und überall Narren, denen die Schönheit der Natur nichts bedeutet. Ihretwegen kann die Heide... Ah, das ist Rademacher. Er war heute Morgen in Wilsede. Na, dann bin ich wohl überflüssig. Aber Wilhelm, du solltest dich vorm Essen noch ein wenig ausruhen, ja? Ja. Guten Morgen, Rademacher. Guten Morgen, Herr Pastor. Waren Sie in Wilsede? War ich. Na und? Ja, wenn mich die Kuhdirn von der alten Luise nicht angeschwindelt hat, dann hat der Hinkelmann sich für heute Nachmittag bei der alten angemeldet. Ach, hab mir's gedacht. Was machen wir? Ja, was machen wir? Übrigens, wie ich eben die Straße von Sudermühlen raufkutschier, was glauben Sie wohl, wenn mir da entgegenkommt? Na, wer? Der Posthinneck. Und wieder nicht ganz nüchtern. Und das hier, das steckt er in seiner Tasche seit gestern Abend schon. Mit einem Telegramm? An Sie, Herr Pastor aus Stuttgart. Na, endlich. Mit Ankauf will sie der Berg für Kaufpreis 85.000 einverstanden. Mensch, Rademacher, Sie sind einverstanden. Gratuliere, Herr Pastor, gratuliere. Ich muss sofort den Notar anrufen. Er muss heute noch kommen und dann nach Wilsede. Noch heute machen wir die Sache perfekt. Eilig ruft Bode den Notar und Rechtsanwalt Dr. Behring in der Kreisstadt Winsen an. Zum Glück ist Dr. Behring zu Hause. Mit dem Mittagszug der Kleinbahn fährt er nach Egesdorf. Bode steht schon am Bahnhof und mit Pferd und Wagen geht es sofort weiter nach Wilsede. Während die beiden Männer noch unterwegs sind, geht in Mutter Luises Küche ein kleiner, dicker Herr aufgeregt hin und her. Seit fast einer Stunde schon verhandelt er mit der alten Bäuerin. Ach, Sie können einen aber ganz schön mürbe machen, Mutter Luise. Wenn Sie nicht kaufen wollen, dann nicht, Herr Hinkelmann. Ja, ich will ja kaufen. Nur seien Sie doch vernünftig, beste Frau. Mehr als 80.000 zahlt Ihnen kein Mensch für den Berg. Der Pastor zahlt 100.000. Und das soll ich Ihnen glauben? Also hören Sie mal. 100.000. Schluss. Hören Sie, liebe Frau. Sie tun Ihrem Dorf einen schlechten Dienst, wenn Sie dem Pastor den Berg verkaufen. Der und seine Naturschutzapostel. Das sag ich Ihnen, die bringen hier alle an den Bettelstab. Ich bring Leben ins Dorf und Geld, viel Geld. So redet Herr Hinkelmann noch lange auf die Alte ein. Doch was er auch sagt, auf Mutter Luise macht nichts Eindruck. Sie hat auf alle Überredungsversuche nur die eine Antwort. 100.000. Schließlich gibt Hinkelmann es auf, nimmt seinen Hut und verabschiedet sich. Eine Viertelstunde später betreten Pfarrer Bode und Dr. Behring die Küche. Bode zeigt Mutter Luise das Telegramm. Hier, Sie haben deinen Sündenpreis bewilligt. 85.000. Hol Tinte und Feder, Alter, wir machen jetzt den Kaufvertrag. Nee, geht nicht. Ich hab mir das anders überlegt. Anders? Was hast du dir anders überlegt? Der Berg kostet jetzt 100.000. Du willst mich wohl zum Narren halten, wie? Wenn Ihnen das zu teuer ist, Herr Pastor. Herr Hinkelmann zahlt 100.000. Ich hab sein Wort. Er war eben hier. Herr Hinkelmann, du solltest dich schämen. 100.000 Mark. Weißt du, was das ist? Mammonskaunerei ist das. Und du willst ein Christenmensch sein? Sie können sich das ja überlegen. Ich bin nebenan in der Stube. An ihrem Krückstock humpelt Mutter Luise aus der Küche. Pfarrer Bode hat es für einen Augenblick die Sprache verschlagen. Empört will er das Haus verlassen. Er hat schon den Türgriff in der Hand. Da stockt er. Nachdenklich sieht er Dr. Behring an. Nein. Bleiben wir, Doktor. Wenn heute aus dem Kauf nichts wird, wird überhaupt nichts draus. Dann wird sie morgen 120.000 verlangen und übermorgen vielleicht 150.000. Wir müssen jetzt mit ihr einig werden und wenigstens einen vorläufigen Kaufvertrag abschließen. Luise! Mutter Luise! Kurz entschlossen lässt Bode von seinem Notar einen Vertrag aufsetzen. Einen vorläufigen Kaufvertrag über 100.000 Mark, an den sich Mutter Luise durch ihre Unterschrift auf 3 Monate bis zum 1. November 1910 unwiderruflich gebunden erklärt. Eine Abschrift des Vertrages schickt Bode an den Verein Naturschutzpark in Stuttgart. Und wieder vergehen mehrere Tage. Eines Mittags in der ersten Augustwoche will Frau Bode ihren Mann zum Essen rufen. Bode sitzt in seinem Arbeitszimmer am Schreibtisch, den Kopf in beide Hände gestützt. Vor ihm liegt ein Brief. Wilhelm, Mittagessen! Ich hab dich schon 2-mal gerufen. Hast du es nicht gehört? Wie? Die Suppe steht schon auf dem Tisch. Ja, ich komme. Was ist, Wilhelm? Wieder Ärger mit dem Konsistorium? Ist der Brief vom Superintendenten? Nein, aus Stuttgart. Sie können nicht mehr als 85.000 zahlen. 85.000 sind das Äußerste, schreiben Sie. Dann war also alle Mühe umsonst. Ach, nichts war umsonst. Und wenn ich alle Welt in Bewegung setzen soll, ich werde die restlichen 15.000 auch noch beschaffen. Ich kenne Leute, die genug Geld haben. An die werde ich schreiben. Wie damals, als der Totengrund verkauft und aufgeforstet werden sollte. Damals habe ich es auch geschafft. Aber wie lange hat's gedauert? Monate. Fast aufgerieben hast du dich. Und inzwischen bist du 5 Jahre älter geworden. Wilhelm, lass doch den Berg. Lassen? Den Berg lassen? Ich denke nicht daran. Frau Bode schweigt. Sie weiß, wenn es um die Heide geht, ist ihrem Mann kein Opfer zu groß, keine Arbeit zu viel. Schon einmal, 1905, also lange bevor es den Verein Naturschutzpark gab, hat Bode einen ähnlichen Kampf geführt. Der Totengrund bei Wilsede, einer der schönsten Heidegründe Norddeutschlands, sollte verkauft werden an einen Großunternehmer, der den Grund aufforsten lassen wollte. Um diesen Plan zu durchkreuzen, schrieb Bode damals zahlreiche Bittbriefe an wohlhabende norddeutsche Bürger. Und genauso macht er es auch nun wieder. Er schreibt an Reeder, Kaufleute, Fabrikanten, Verleger, an Wandervereine und an reiche Gutsherren. Inzwischen neigt sich der Sommer 1910 dem Ende zu. Die Blätter der mächtigen Eiche vor dem Egestorfer Pastorat beginnen sich schon herbstlich zu verfärben. Da erhält Pastor Bode eines Nachmittags erneut den Besuch des Superintendenten aus Pattensen. Es tut mir leid, lieber Bode, dass ich Ihnen schon wieder lästig fallen muss, aber Sie zwingen mich dazu. So kann es nicht weitergehen. Hab ich wieder mein Amt vernachlässigt? Ich spreche nicht von Ihrem Amt. Sondern? Sondern von diesen Briefen. Sie wissen schon, von diesen, soll ich sagen, Bettelbriefen? Bettelbriefen? Wie soll man es sonst nennen? Sie schreiben da zum Beispiel an eine Dame, mit deren Vater ich zufällig sehr gut bekannt bin. Verzichten Sie auf alle Aufmerksamkeiten zu Ihrem diesjährigen Geburtstag. Verzichten Sie nur ein Jahr lang auf Diamanten und Perlen und retten Sie diese köstliche Perle der Lüneburger Heide, diesen Edelstein etc. etc. Ist es Ihnen zu geschwollen? Vielleicht haben Sie recht. Aber es stimmt. Diamanten und Perlen gibt es viele. Der Wilseder Berg ist einmalig. Wenn schon. Es schadet dem Ansehen der Kirche, wenn ein Pfarrer solche Bettelbriefe schreibt. Sehen Sie einmal aus dem Fenster. Unsere alte, ehrwürdige Egestorfer Kirche. Nehmen wir an, sie müsste renoviert werden. Aber die Kirchenbehörde hätte nicht das Geld dazu. Was würde sie tun? Den schönen Bau verfallen und verkommen lassen? Nein. Sie würde sich an reiche Gönner wenden und um Spenden bitten, wie ich es getan habe. Der Wilseder Berg ist keine Kirche. Er ist ein Ort, der genau wie eine Kirche das Herz zur Andacht stimmt. Zur Sammlung und zur Einkehr. Noch ist er es, Herr Superintendent. Der Berg und die Heide ringsrum. Aber wie lange noch? Hinter Sudermühlen schlagen Sie jetzt Wacholderbüsche ab und pflanzen dafür Kiefern an. Eine neue Schonung. Bleiben wir doch beim Thema. Ich bin beim Thema. Mit jedem abgeschlagenen Wacholderbusch, mit jeder Birke, jeder Eberesche, die vernichtet wird, verliert die Heide ein Stück mehr von ihrer Ursprünglichkeit. Und eines Tages wird's keine Heide mehr geben. Nun ja, wir können die Welt nicht ewig in ihrem Urzustand erhalten. Die Welt nicht, aber wenigstens einige ihrer schönsten Plätze sollten wir zu erhalten versuchen. Sehen Sie, Herr Superintendent, und darum habe ich die Briefe geschrieben. Ich möchte, dass auch unsere Enkel noch eine Ahnung davon bekommen, wie so ein Heidegrund mit Wacholder, Riesenfindlingen und Krüppeleichen aussieht. Ja, rein. Entschuldigen Sie, Mann, Herr Pastor. Ja? Ich wollte bloß fragen, ob die Konfirmandenstunde heute ausfällt, weil ist doch schon 4:10. Und ja, seid ihr denn schon alle da? Ja, Herr Pastor. Na gut, ich komme gleich. Geh nur wieder zu den anderen, Fritz. Ja. Moment, bist du nicht der Junge, der damals am Bahnhof die Enten gehütet hat? Gänse, Herr Superintendent. Kennst du denn jetzt die Namen der 12 Jünger? Jawohl, Herr Superintendent. Petrus, Andreas, Johannes, Philippus, Matthäus, der Zöllner, Thomas, Bartholomäus. Sehr schön, sehr schön. Die beiden Jakobus, Lebeus, Simon von Kana und Judas Ischariot, der gemeine Vers. Schon gut, mein Sohn. Du kannst gehen. Ja, Herr Superintendent. Nun, zufrieden? Wissen Sie, lieber Bode, ich werde mir Ihren Konfirmandenunterricht einmal anhören. Bitte sehr. Und was die andere Sache anbelangt, die Briefe, es wäre mir und auch dem Konsistorium sehr lieb, wenn Sie künftig keine mehr schreiben würden. Das wird auch nicht mehr nötig sein, Herr Superintendent. Die Spenden reichen schon. Dem Ankauf des Wilseder Bergs steht nichts mehr im Wege. Ja, die Aufrufe und Briefe Bodes hatten ein starkes Echo gefunden. Von überall her waren Spenden eingegangen. So gelang es Bode, auch die restlichen 15.000 Mark aufzubringen. Am 20. Oktober 1910, an seinem 50. Geburtstag, erhält Bode vom Verein Naturschutzpark den Auftrag, einen endgültigen Kaufvertrag abzuschließen. Als erstes Gebiet in Deutschland wird der Wilseder Berg Naturschutzgebiet. Einer der ersten, der Bode nach Vertragsabschluss beglückwünscht, ist sein Freund, der Weseler Ortsvorsteher Peter Rademacher. Was lange währt, wird endlich gut, Herr Pastor. Steht schon in der Bibel. Also stoßen wir drauf an. Auf den Wilseder Berg und unseren Heidepastor. Prost, Herr Pastor. Prost, Rademacher. Tja, der Anfang wird gemacht. Ein guter Anfang. Aber noch bleibt eine Menge zu tun. Pfarrer Bode denkt schon an die kommenden Aufgaben. Sein Ziel ist es ja, um Wilseder herum einen großen Naturschutzpark zu errichten, mit dem Wilseder Berg als Mittelpunkt. Nun, 3 Jahre später ist das Ziel erreicht. Innerhalb kurzer Zeit findet die Naturschutzbewegung überall in Deutschland Förderer und Anhänger. Schon 1912 hat der Verein Naturschutzpark mehr als 10.000 Mitglieder. Großzügige Spenden ermöglichen dem Verein weitere Landaufkäufe in der Umgebung Wilsedes. Auch die Landesregierungen in Hamburg und Bremen und das preußische Abgeordnetenhaus unterstützen den Verein. 1913, also noch vor Ausbruch des Ersten Weltkrieges, wird durch Erlass der preußischen Regierung ein 5 Quadratkilometer großes Heidegelände um Wilsedde zum Naturschutzgebiet erklärt. Zum Naturschutzgebiet Lüneburger Heide.